B2B. Wir fangen gleich an und fahren Sie langsam rein. Okay, und Sie sind immer da? Ja, da vorn sitze ich. Und Sie haben hier den Drücker. Da brauchen Sie nur drauf zu drücken und wir stoppen die Untersuchung. Und Sie kommen dann? Genau. Also wir starten dann jetzt. Nein, nein, nein, das geht jetzt hier gar nicht. Das kann ich nicht. Das ist ja... Mir wird ganz anders. Dr. Hofer, wenn Sie mal kurz reinkommen könnten. Herr Messenthal, schauen Sie. Ich bin hier, direkt neben Ihnen. Ja, ja, ich höre Sie. Wie geht es Ihnen? Nicht gut. Ich glaube, mein Herz schlägt bis in den Kopf. Versuchen Sie, wenn es geht, ganz ruhig ein- und auszuatmen. Das kommt schon mal vor. Ist es für Sie in Ordnung, wenn Sie liegen? Nein, ich glaube, ich muss mich mal aufsetzen. Wenn es für Sie besser ist, sich aufzusetzen, versuchen Sie es. Das ist hier so um den ganzen Brustkorb wie eingeklemmt. Und dann soll ich da gleich rein in den Tunnel. Das ist ja schlimmer als in der U-Bahn. Ich glaube, ich muss mich wieder hinlegen. Wenn Sie sich so wohler fühlen, dann legen Sie sich erst mal wieder hin. So, wie ich Ihre Situation gerade einschätze, ist es, denke ich, besser, ich gebe Ihnen etwas zur Beruhigung. Aber ich habe doch gar keine Platzangst. Manchmal zeigen sich Ängste erst in ganz besonderen Ausnahmesituationen. Ich denke, es ist vernünftiger, Sie lassen sich jetzt ein wenig Zeit. Wenn Sie sich besser fühlen, besprechen wir in aller Ruhe das weitere Vorgehen.